Kundgabe 2507. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.10.1942. Gottes Wille. Gebote. Frieden und Ordnung. Auswirkung. Und dies ist der Wille Gottes, dass ihr Frieden haltet miteinander, dass ihr euch dienet in Liebe und euer Leid gemeinsam traget. Und so ihr seinen Willen erfüllet, wird auch euer Leben ein friedvolles und gesegnetes sein. Und Leid und Kummer werden euch fernbleiben, denn dann lebt ihr so, wie es eurer Seele zuträglich ist. Ihr übet die Nächstenliebe und beweiset dadurch auch Gott eure Liebe zu ihm. Und euer Lebenswandel ist Gott wohlgefällig. Wie aber steht ihr Menschen jetzt zueinander? Ihr bekämpft euch, ihr tut dem Nächsten Schaden an, und die Lieblosigkeit steht in höchster Blüte. Und darum müsset ihr Leid tragen, ihr müsset viel Not erdulden, und diese Not soll es zu Wege bringen, dass ihr gemeinsam das Leid tragen lernt, dass ihr euch dienet. Der Wille Gottes muss erfüllt werden, ansonsten der Mensch wieder die göttliche Ordnung verstößt. Fügt sich der Mensch in den göttlichen Willen ein, so kann sein Leben nur friedvoll sein, wie alles auf Erden harmonisch und friedvoll sein wird, so sich die Menschen im gleichen Willen mit Gott befinden. So wie sich aber der Mensch gegen diesen göttlichen Willen stellt, muss sein Leben auch in einer gewissen Unordnung ablaufen, die ihm selbst nicht behagt. Denn es ist ein verkehrter Wille, den der Mensch beweiset, so er dem göttlichen Willen zuwiderhandelt. Erfüllung des göttlichen Willens, Ordnung und Frieden sind Ursache und Auswirkung. Ebenso aber auch werden Leid, Kummer, Unfrieden und irdisches Chaos die Folgen des Handelns wider den göttlichen Willen sein. Und darum gab Gott seine Gebote, auf dass die Menschen um den Willen Gottes wissen. Er stellte gewisse Richtlinien für den Erdenlebenswandel auf, nach denen der Mensch das Leben führen soll. Und er gab ihnen auch kund, welche Folgen ein Leben zeitigt, das nicht diesen Richtlinien entspricht. Die göttlichen Gebote sind den Menschen zum Segen gegeben, auf dass, wer sie erfüllet, des ewigen Lebens teilhaftig werde. Das Nichterfüllen aber zieht den Tod der Seele nach sich. Es muss der göttliche Wille beachtet werden, denn solange sich der Mensch oder dessen Seele diesem Willen entgegenstellt, beweist er noch seine Abtrünnigkeit von Gott. Er ist noch gottwidrig. Und es muss sein Leben auf Erden folglich ein Zustand sein, der ihm nicht behagt, damit er zu einem anderen Willen gedrängt wird, damit er sich Gott anschließt, den er zuvor nicht erkannte. Deshalb ist das Erdenleid unumgänglich notwendig für den Menschen, der den Willen Gottes nicht beachtet oder sich ihm ganz widersetzt. Nur den Willen des Menschen fordert Gott, dass dieser sich dem göttlichen Willen unterstelle, der Mensch also das tue, was ihn Gott durch seine Gebote zu tun heißt. Dann erfüllt er den Willen Gottes, und nun ist ihm beschieden ein Leben voller Harmonie und Frieden der Seele, inmitten des Chaos und der Wirrnisse der Welt, die durch die Lieblosigkeit entstanden sind. Amen.